Gerechtigkeit für Bolzen und Kartelle, geldwerter Vorteil, Nutten und auch mal das Schnelle. Das sind die mit den großen Autos und dicken Scheinen, ihnen gehört die Welt und sie belächeln die Kleine. Sie bereichern sich und spucken auf deine Arbeit. Das ist kein Sozialleid, sondern bittere Wahrheit. Wer wollte auf Beton, Hammer und Faust? Du erkämpfst dir die Freiheit, weil du sie brauchst. Die Hämmer, heb die Fäuste, brech das Schweigen, ihr kleine Leute. Hintenspann, boykottiert die Maschinen. Wir sind Menschen und wollen Mammon nicht dienen. Heb die Hämmer, heb die Fäuste, Tod und Verderben, dem wir euch reuchte. Hintenspann, boykottiert die Maschinen. Wir sind Menschen und wollen Mammon nicht dienen. Die Maschine!